Deutschlandfunk Kultur Interview. Wenn Ihnen die AfD zu rechts sein sollte, dann müssen wir Ihnen heute sagen, es geht auch noch rechter. Der Aufbruch Deutscher Patrioten, kurz ADP, hat sich gegründet aus enttäuschten AfD-Mitgliedern. Der prominente Name dabei und der Betreiber des Projektes ist André Poggenburg, der frühere Landesfraktionschef der AfD in Sachsen-Anhalt. Der beschreibt, was das Ziel sein soll. Wir werden einfach das Spektrum aufmachen. Die AfD kann sich jetzt sehr gelassen darum bemühen, die bürgerlich-konservative Wählerschaft zu aktivieren, so wie sie es ja gerne möchte. Wir werden die national-konservative Wählerschaft bemühen und aktivieren. Und im Landtag können wir dann kooperieren und haben eine konservative Mehrheit. Sagt André Poggenburg, Gründer des Aufbruch Deutscher Patrioten. 6 bis 9% hält er selbst für realistisch bei Wahlen in Ostdeutschland. Derek Scully ist weiter an meiner Seite, Korrespondent der Irish Times in Berlin. Ist das realistisch? Ja, also ich überrasche mich, dass es nicht schon eher passiert ist. Also ich würde das sehen, so Aufbruch der deutschen Rechthaberei. Also in der AfD, man sieht alle mögliche Spektrum, aber ein Punkt, der fast allen verbindet, ist aus meiner Sicht diese Rechthaberei, dieses einfach, ich muss Recht haben. Und ich bin erstaunt, wenn sie zusammenkommen, dass sie irgendwann zu Entscheidungen kommen, weil wenn alle Recht haben wollen, es Kompromiss bilden, es ist sehr, sehr schwierig. Ja, was daraus wird, wissen wir noch nicht. Also er sagt, ja, die AfD im Osten soll da bürgerlich auftreten. Also aber meines Erachtens, die AfD im Osten war nur rechtsextrem. Also im Vergleich zu, was man in Baden-Württemberg und anderswo hört, wie viel Prozent da mit gemäßigte Töne zu gewinnen ist, weiß ich nicht, weil man soll nicht vergessen, man hat auch Frauke Petri, hat auch da Hoffnung. Also die Politologen sagen, weder Frau Petri noch Herr Poppenburg können da wirklich was erwarten. Also sie müssen da Strukturen aufbauen. Ja. Das hat bei der AfD auch gedauert, egal wie radikal oder neu man möchte. Man muss mit der politischen Realität sich auseinandersetzen und das da braucht Strukturen. Und beiden haben das nicht, soweit ich sehen kann. Also wie sehr sie eine Gefahr für die AfD sind, ist mir nicht so klar. Aber vielleicht können sie ein paar Prozentpunkte abziehen. Die Frage ist, wie die AfD darauf reagiert. Ja, das ist wirklich die spannende Frage. Und da gibt es das eine Szenario, dass genau das der AfD helfen könnte, sich zu reinigen von all dem, was jetzt auch der Verfassungsschutz sehr vorsichtig unter Beobachtung stellen möchte. Also eine, ja, national-konservative Partei zu werden, eben rechts der Union, die da abzuholen, die im demokratischen Spektrum sich ein bisschen klareres konservatives Profil wünschten. Das wäre ja auch für die Demokratie insgesamt betrachtet eine ganz positive Entwicklung. Ja, aber für die CDU in Dresden habe ich das Gefühl, sie haben Professor Patzel da reingeholt. Der hat einfach sehr interessante Analysen über die AfD-Wähler, hat einfach die nicht abgeschrieben. Wie viel hat einfach gesagt, okay, die sind Wähler und die sind wütend, warum? Sind sie noch zu gewinnen und wenn ja, wie? Und die CDU haben ihn jetzt geholt und er soll wahrscheinlich den beraten und ein Programm aufbauen. Und die CDU wird ganz locker sagen, ob sie AfD oder ADP wählen, also alle diese Buchstaben. Sie wissen, was sie da bekommen und sie wissen schon, was Sachsen für einen Schaden da, also allein von Tourismus. Also das ist, also ich schreibe immer sehr mit schwerem Herzen schlechte Nachrichten über Sachsen, weil es so viele tolle Leute, die so aufgeregt und so enttäuscht sind, wie ihr Land im Ausland vertreten wird oder dargestellt wird. Also ich glaube, für die bürgerlichen Parteien vielleicht ist das eine Chance, sich nicht nach unten ziehen zu lassen. Die AfD muss jetzt entscheiden. Lassen wir uns nach unten ziehen, machen wir eine zweite Keller hier in den politischen Diskurs auf, mit noch Verrohung der Sprachen. Das ist riskant und es kann sein, dass die AfD dann geteilte Meinung ist, wie sie darauf reagieren und das ist schön für die anderen Parteien. Ja, oder es beschreibt eben einfach auch den Prozess, dass alle gerade sich in einen Wettbewerb begeben und das könnte natürlich auch die AfD anziehen, wenn sie jetzt die Konkurrenz von rechts bekommt, dass sie sagt, diese Flanke wollen wir dicht machen, genauso wie die CDU in Sachsen ja versucht, so tendenziell einen kleinen Schlenker auch ins rechtskonservative, rechtsnationale Milieu hineinzuwagen. Am Ende haben wir unterm Strich dann alle, die ein, zwei Schritte nach rechts gegangen sind. Ja, also wie hat die AfD das so gesagt am Wahlabend da letzten Jahr, 2017, also ab jetzt wird gejagt. Wir werden sie jagen, ja. Und Herr Poppenburg möchte auch jagen gehen und ich hoffe, die haben alle ihr Jagdschein und jetzt können sie selber entscheiden, ob sie sich warm anziehen müssen. Derek Scully, aber habe ich auch gerade richtig rausgehört, wenn weniger irische Touristen in der sächsischen Schweiz unterwegs sind und in Dresden, dann haben sie Schuld dran? Nee, ich finde es absolut schade. Ich versuche das immer differenziert. Also viele Journalisten, also wir sind hier im Ostdeutschland und es gibt so viel Tolles. Auch in Sachsen-Anhalt wird immer so schlecht besprochen. Es gibt, für mich ist das teilweise die Wiege der deutschen Kultur. Es gibt so viele Schätzen da und wegen einer kleinen Partei, die leider immer größer wird, eine ganze Ecke Deutschlands abzuschreiben, da muss man wirklich vorsichtig sein. Und ich mache weiterhin, soweit es geht, Propaganda für Ostdeutschland.